Stefan Löfven geht es vor allem um eines. Nicht, wofür seine rot-grüne Minderheitsregierung steht, die nicht nur von der Linkspartei, sondern auch von den Liberalen und dem gemäßigt konservativen Zentrum toleriert wird und damit von sehr gegensätzlichen Parteien abhängig ist. Ihm geht es in erster Linie darum, wogegen er weiter regiert. Gegen die drittstärkste politische Kraft im Land, die rechtspopulistischen Schwedendemokraten. In vielen Ländern haben es antidemokratische Kräfte bis an die Regierungsmacht geschafft. Aber in Schweden wählen wir einen anderen Weg und verteidigen die Gleichheit aller Menschen. Heute beginnt eine neue, herausfordernde und entscheidende Zeit. Diese parlamentarische Zusammenarbeit ist historisch. Ein Versuch, die neuen Partner auf die größte Gemeinsamkeit einzuschwören. Das Ziel nämlich, den Schwedendemokraten auch nicht einen Hauch von politischem Einfluss zu geben. Alles weitere, löse sig, wie es in Schweden heißt, das wird schon irgendwie nicht unbedingt. Denn einige Kernpunkte der Regierungserklärung sind umstritten. Der Linkspartei wird nicht gefallen, was Löfven zum Thema Flüchtlinge gesagt hat. Das Asylrecht muss gewahrt bleiben. In Schweden, in Europa und in der Welt. Dazu müssen mehr Länder mehr Verantwortung übernehmen. Die Aufnahme von Flüchtlingen in Schweden soll langfristig funktionieren. Deshalb wird das vorläufige Einwanderungsgesetz um 2 Jahre verlängert. Die Regierung wird sich für ein gemeinsames europäisches Asylsystem einsetzen, in dem die Flüchtlinge gerecht und proportional verteilt werden. Das bedeutet, dass die Ende 2015 deutlich verschärften Regelungen bestehen bleiben. Keine unbefristeten Aufenthaltsgenehmigungen mehr, erschwerte Familienzusammenführung, Grenzkontrollen. Dazu ein neuer Sprach- und Landeskundetest vor der Einbürgerung. Auch der Plan, Mieten für Neubauwohnungen freizugeben und sie damit für viele Wohnungssuchende unerschwinglich zu machen, stößt auf die Ablehnung der Linken, genau wie Löfvens Plan, eine Sondersteuer für Bestverdiener abzuschaffen. Weniger umstritten dagegen ein ehrgeiziges Umweltziel. Schweden will die erste fossilfreie Wohlfahrtsnation werden. Es gibt keinen Platz mehr für Zweifel. Die Klimaziele müssen erreicht werden. Danach wäre 2030 zum Beispiel Schluss mit Verbrennungsmotoren in Schweden. Ansonsten bleibt aber vieles. Das Nein zur NATO-Mitgliedschaft, das Ja zur EU, die Forderung nach einem wenn dann geordneten Brexit. Auch die meisten Minister und Ministerinnen machen weiter mit einer für schwedische Verhältnisse besonders spektakulären Ausnahme. Das Kulturressort übernimmt die in der Szene eher unbekannte Grüne Amanda Lind, eine junge Psychologin mit richtigen Rasterlocken. Hört auf, sie deshalb zu mobben, twitterte bereits ein Politiker der oppositionellen Moderaten. Er freue sich auf einen echten Hippie in der Regierung mit Weihrauch, tantrischen Massagen und, Zitat, jede Menge Gras, also Drogen im Ministerium.